Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Wo früher noch Felder und Wiesen waren, Kindheitserinnerungen an scheinbare Wildnis, dort stehen heute neue Siedlungen, Gewerbegebiete, zerschneiden Straßen, ehemals weite Felder. Jahr für Jahr werden riesige Flächen für immer verbaut, verschwinden Äcker und Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Erinnern Sie sich an das Märchen von der kindlichen Kaiserin? Jene, die als einzige ein schreckliches Phänomen beenden kann? Die unendliche Geschichte, das berühmte zeitlose Jugendbuch von Michael Ende, erzählte uns in Kindertagen, wie sich vor den Augen der Menschen Landschaft in nichts auflöst. Bäume, Felder, Wiesen, Wälder einfach verschwinden. Wie die Welt, die wir kennen, sich in einen grauen Nebel auflöst. Ein Albtraum, der tief in der Seele junger Menschen wohnt. Michael Ende schuf aus dieser Urangst eine fantastische Geschichte, die seit Generationen gelesen wird. Ist diese Horrorvision nur ein Märchen? Erwachsene kennen diese Angst auch, nur anders. Dann, wenn seit Geburt bekannte Landschaften sich verändern, wenn sich das vertraute Gefühl von Heimat hinter Gewerbegebieten, gesichtslosen Neubausiedlungen, dreispurigen Autobahnen, ICE-Trassen auflöst. Wenn sich ein scheinbar unsichtbares, kaum zu bändigendes Ungetüm ausbreitet und schon seit Jahren das Wort vom Flächenfraß die Runde macht. Es ist ein diffuses Unbehagen, was Menschen jenseits ihrer politischen Ausrichtung irritiert, traurig macht, entwurzelt, sagt der grüne Landespolitiker Ludwig Hartmann. Also jeder, der mit offenen Augen durch unsere Landschaft fährt, der sieht auf der einen Seite eine wunderschöne geerbte Kulturlandschaft, auf der anderen Seite eine Logistikhalle, die nach der nächsten entstanden ist, ein riesen LKW-Parkplatz. Und jeder kennt die Ortseinfahrten, die gesichtslos gleich sind, Discounter, die man von überall kennt, und die Ortskenne loten immer weiter aus. Das findet ja keiner schön. Das Thema ist in der politischen Debatte wie schon lange nicht mehr. Das Thema Flächenverbrauch, Flächenfraß wird überall diskutiert in den Gemeinden. Wenn neue Gewerbegebiete ausgewiesen werden, gibt es die ersten Widerstände. Die wollen, dass es nicht mehr so weitergeht. Die wollen da wirklich die Notbremse ziehen. Quer durch nahezu alle Parteien zieht sich die Diskussion, wie dem Problem Herr zu werden ist. Alle wetteifern um die beste Lösung, um rechtliche Beschränkungen, freiwillige Appelle, Gesetzesvorhaben. Bürgerinitiativen schimpfen, Landwirte organisieren sich, Naturschützer heben warnend den Finger. Volksbegehren ruckeln am Stuhl der Gesetzgeber. Das Thema ist ein Dauerbrenner und so komplex, dass es erstmal verstanden werden will. Was ist das eigentlich, Landschaftsfraß? Und welche Dimensionen hat das Phänomen wirklich? Jeden Tag verschwindet in Deutschland aufgrund von boomendem Wirtschaftswachstum eine freie landschaftliche Fläche von rund 100 Hektar unter Asphalt, Beton, Gebäuden, Fabriken, Schienen. Pro Tag. 36.000 Hektar im Jahr. Das ist eine trockene Zahl, unter der sich wenige etwas vorstellen können. Ein Vergleich hilft. In gut 2 Jahren wäre das die Fläche der riesigen Stadt Berlin. Das Bundesland Bayern hat einen Flächenverbrauch von, je nachdem wie man rechnet, 9,5 bis 13 Hektar pro Tag. Was das im Jahr ausmacht, hat Holger Magel, emeritierter Professor für Landmanagement an der Technischen Universität München und Präsident der Bayerischen Akademie Ländlicher Raum, ausgerechnet. Wenn wir es mathematisch jetzt fortsetzen, im Jahr 2300 oder was ist Bayern zugebaut. Aber es genügt ja schon, dass jedes Jahr eine Fläche so groß wie der Ammersee. Das kann man sich ja vorstellen. Dass das verschwindet und das muss eigentlich doch erschrecken. Und die Frage ist wirklich, wollen wir einfach so endlos weitermachen oder gibt es nicht eine Möglichkeit, da mal innezuhalten und nachzudenken, wie wir mit unserer knappen Ressource umgehen? Knappe Ressource Boden lautet das Stichwort, das überraschen mag. Breitet sich doch links und rechts der Straßen, vor und hinter den Orten, gerade in Bayern, scheinbar unendlich viel Land aus. Wald, Felder, Grasland, Bergeshöhen. Doch was optisch noch im Überfluss vorhanden zu sein scheint, hat viele Nutzer und dient vielen Zwecken. Nicht nur der Landwirtschaft und Ernährung, sondern auch der natürlichen Flora und Fauna sowie der immer stärker bedrohten Vielfalt der Arten, dem Hochwasserschutz, der Kühlung des Klimas, der sauberen Luft. Aber Naturschutz und extensive nachhaltige Landwirtschaft werden schwierig, wenn die Konkurrenz um Böden immer schärfer wird. Tatsächlich machen hierzulande die Neubausiedlungen, die allenthalben am Rand der Ortschaften entstehen, knapp die Hälfte des Flächenfraßes aus, angeheizt von Bausparverträgen, günstigen Bankkrediten, niedrigen Zinsen. Neue Siedlungen führen zu neuen Straßen, neue Straßen zu mehr Verkehr und wiederum zu mehr Straßen. Ein weiterer Faktor für den Verbrauch von Land. Deshalb reihen sich immer öfter die Discounter am Ortsrand aneinander und verschlingen Fläche, machen aber auch den kleinen Läden im Zentrum der Orte das Leben so schwer, dass sie immer öfter aufgeben und schließen. Die Zentren veröden, werden leblos und unattraktiv. Da fehlen Läden, Gemeinschaft, soziale Treffpunkte. Wolfgang Borst, Bürgermeister im fränkischen Hofheim, nennt ein typisches Beispiel. Ganz früh, als ich klein war, war hier nach dem Gottesdienst sonntags 11 Uhr Stammtisch der Hot Volley. Das war also wirklich der zentrale Punkt im Ort, der mit Leben erfüllt wurde, wo die Informationen zusammengeflossen sind. Und jetzt ist es zentral eine Bauruine. Gemeinden, die dem Verlust an Lebensqualität entgegenwirken wollen, brauchen Geld, hungern nach mehr Gewerbesteuer und schreiben schnell mal ein neues Gewerbegebiet aus. Und wieder schnappt das so schwer zu beschreibende Monster Landfraß einen großen Happen Land weg. Tag für Tag. Wen dieses komplexe Gemenge am schwersten trifft, sind die Landwirte, sagt Toni Wollschläger, Biobauer bei München und Mitglied beim Interessenverband Bäuerliche Landwirtschaft. Für mich tritt das Problem auf, ich bin ja Biobauer, das heißt, wir brauchen auch ein bisschen mehr Fläche, um naturverträgliche Landwirtschaft zu betreiben. Und Fläche ist massiv verknappt. Als Bauer kommt man, egal ob Biobauer oder konventioneller Landwirt, man kommt als Bauer kaum mehr an Pachtflächen heran. Durch diese Flächenkonkurrenz, zum Teil auch von Biogasbetrieben, durch die Konkurrenz bei uns, Straßenbau, Wohnbau, Gewerbebau, entsteht ein Druck und viele Betriebe können diese mangelnde Situation nicht mehr mitmachen. Also die Pachtpreise werden zu hoch und es gibt Betriebe, die müssen dann ausscheiden. Da herrscht inzwischen ein Hauen und Stechen. Das kann man sich kaum mehr vorstellen. Also das ist wirklich schlimm. Da heißt die Alternative nicht nur immer öfter Tank oder Teller. Da geht es mehr und mehr auch um die Sicherstellung einer Grundversorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln, die bei immer weniger landwirtschaftlicher Fläche für die Bauern natürlicherweise immer schwieriger wird. Am schlimmsten wirkt der Flächenfraß mittlerweile auf einer Ebene, die kaum zu fassen ist, die aber jeder kennt. Der Flächenfraß bedroht das Gefühl der Heimatverbundenheit, eine Identifikation mit dem Grund und Boden, auf dem man lebt, und die dann dazu führt, dass man sein Zuhause schützen will, sagt Holger Magel, Präsident der Bayerischen Akademie Ländlicher Raum. Man braucht irgendwo, wo man sich was festhalten kann, im Sinne von daraus beziehe ich meine Kraft, indem ich in der Natur mich wiederfinde. Ich gehe doch nicht in ein Gewerbegebiet zum Erholen. Die Besinnung, wer sind wir, wo kommen wir her, wo wollen wir hin, was wollen wir? Wollen wir ungehemmt Wachstum oder wollen wir organisch wachsen? Wollen wir unsere Werte schützen? Wollen wir unsere Identität halten? Und wenn ja, wie? Und dieser Prozess, das gehört für alle Gemeinden her. Nicht nur Seele und Gefühl, sondern auch die kühle, rationale Vernunft sprechen dafür, dass der immer weiter steigende Landverbrauch eingedämmt wird. Und doch müssen wir dafür scheinbar nicht nur unser Denken ändern, sondern auch unser Fühlen. Der Wert, den wir kollektiv dem Land geben, ist gering. Die meisten Menschen sehen es als Fläche, die halt verbraucht werden kann. Und Boden wird nicht selten gleichgesetzt mit Dreck. Hier müssen wir gänzlich neue Wege gehen, sagt Richard Merkner, Landesbeauftragter des Bund Naturschutz in Bayern. Ganz grundsätzlich können eben gesunde Nahrungsmittel nicht auf Asphalt oder Beton wachsen, sondern sie brauchen eben die Erde. Und natürlich braucht auch jedwedes Flora und Fauna, also ob das Wiese ist, ob das Blumen sind, ob das Insekten sind, ob das die Regenwürmer sind, Boden, in dem sie leben können. Und das ist Teil der Biodiversität, die wir letztlich auch als Menschen brauchen, wenn wir überleben wollen. Denn ohne Boden, von dem die Lebensmittel erzeugt werden, können wir nicht überleben. Ohne Boden, der beispielsweise auch Schadstoffe aufnimmt und reinigt, können wir letztlich nicht überleben. Ohne Boden, auf dem Wasser versickern kann, können wir nicht überleben. Und deswegen ist es so dringend, dass wir in Deutschland, aber auch in Bayern, den Verbrauch an Bodenfläche zurückführen bzw. in eine sogenannte Flächenkreislaufwirtschaft kommen, dass wir nicht mehr weiter Böden zubauen. Die ökologischen Argumente für einen Wandel sind vielfältig. Wenn aus Land Not der Bauer bis an den Feldrand pflügt, haben die Insekten kein Territorium mehr. Artensterben ist die Folge. Wenn Wasser nicht versickert, sind Hochwasser mit Tod und Zerstörung die Konsequenz. Wenn Starkregen aufgrund des Klimawandels öfter zu erwarten ist, muss da vorgesorgt werden. Doch am dramatischsten sind tatsächlich die internationalen Folgen des Flächenfraßes vor Ort. Denn wenn bei uns die Flächen zu eng werden, um für alle Bürger und Bürgerinnen Nahrungsmittel zu produzieren, dann weicht die Lebensmittelindustrie auf andere Länder aus. Wenn hier der Fleischkonsum steigt, aber zu wenig Land bleibt, um Futtermittel anzubauen, dann holt man es sich eben aus der Pampa in Argentinien oder den Savannen Afrikas. Das klingt nach Imperialismus, den wir längst überwunden glaubten. In der Fachsprache nennt man es beschönigend Foreign Direct Investment. Die Betroffenen benennen es klarer. Sie sprechen von Landraub oder Landgrabbing. Richard Merkner vom Bund Naturschutz. Letztlich ist es eine Gerechtigkeitsfrage, wer verfügt über den Boden, wem steht wie viel Boden und Fläche zur Verfügung. Und wir haben weltweit letztlich ein Landgrabbing. Wir haben das sowohl in Deutschland, wir haben das in Rumänien, wir haben das in Afrika, dass sich die Reicheren und die Mächtigeren eben Grund und Boden kaufen und die Bevölkerung letztlich, auch die indigene Bevölkerung, eben keine Möglichkeit mehr hat und von ihrem Land vertrieben wird. Also die Europäische Union ist sicherlich einer der Haupttäter, weil wir haben allein für unsere landwirtschaftliche Fläche fast das Vierfache in den Ländern des Südens, die für uns Futtermittel und zum Teil Lebensmittel produzieren. Aber auch mächtige Länder wie China oder USA versuchen sich in anderen Teilen der Erde große Länder, ob für die Lebensmittelproduktion, zu sichern. Die Dramatik dieser Situation wird erst langsam erkannt. Wir schaffen Hungersnöte in den Ländern des Südens, weil statt Lebensmitteln für die Menschen dort Futter für Schweine hier angebaut wird, die als Koteletts auf heimischen Tellern landen. Gleichzeitig haben wir, die Länder des reichen Nordens, keine Souveränität mehr über die eigene Lebensmittelversorgung. Und das geschieht in einem ständig steigenden Maß, sagt René Velvet von der internationalen NGO Grain, die 2011 den alternativen Nobelpreis für ihren Kampf gegen Landraub erhielt. Im Lebensmittelsektor gehen die vorsichtigen Schätzungen davon aus, dass sich westliche Unternehmen allein in den letzten Jahren 80 Millionen Hektar einverleibt haben. 80 Millionen. Andere Schätzungen gehen von einer hohen Dunkelziffer und schier unglaublichen 230 Millionen Hektar aus. Das ist wahrscheinlich immer noch die Spitze des Eisberges. Die Hälfte dieser riesigen Landfläche wird in Afrika okkupiert. Da werden Leute langfristig von ihrem Land vertrieben. Die Verträge mit den Regierungen laufen 20, 30, manchmal 99 Jahre. Das bedeutet in großem Maßstab Enteignung, Vertreibung und Diebstahl von Ressourcen, wie wir das so noch nie erlebt haben. Millionen Hektar ist in etwa die Landfläche der Türkei, 230 Millionen etwas weniger als die Fläche Argentiniens. Land, das die Nahrungsmittelkonzerne für ihre Zwecke nutzen. Das ist weder wirtschaftlich noch politisch oder gar ethisch vertretbar und verlangt bei allen politischen Kräften dringend nach Korrektur. Die Bundesregierung hat daraufhin vor Jahren zunächst entschieden, ihren Flächenverbrauch bis zum Jahr 2020 um gut zwei Drittel auf 30 Hektar Landverbrauch pro Tag zu senken. Im Koalitionsvertrag von 2018 wurde dieses anspruchsvolle Ziel um weitere 10 Jahre auf 2030 verschoben. 30 Hektar sind immer noch 42 Fußballfelder pro Tag. Was das anteilig für Bayern bedeuten würde, hat Jana Bové vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig ausgerechnet. Das wären die 5 Hektar, die dann für Bayern rauskommen würden. Damit die Politik das Problem des Flächenverbrauchs in den Griff kriegt, müsste sie handeln. Ich bin aber auch dafür, dass man solche Flächenverbrauchsobergrenzen einführt und damit dann eben wirklich mal eine entscheidende Steuerung hervorrufen kann. Tatsächlich ist das 5-Hektar-Ziel die Marke, die Umweltschützer und zahlreiche Landwirtschaftsverbände von den Regierungen fordern. Nur der Weg dahin ist noch mehr als umstritten. Soll es tatsächlich gesetzliche Beschränkungen für den Landverbrauch geben oder soll man es weiter mit guten Appellen versuchen? Machen Ausgleichsflächen Sinn, wo Verbrauch hier, Artenschutz woanders bedeutet? Darf man mit Flächenverbrauch wie mit Verschmutzungsrechten handeln, sodass eine Gemeinde, die wenig Land verbraucht, ihr ungenutztes Landrecht anderen verkauft, die gerade viel Land für einen neuen Stadtteil brauchen? Oder sind das alles faule Kompromisse? Weil die eigentliche Wunschlösung ein Nullwachstum von Flächenverbrauch wäre, bei der nur noch auf Land neu gebaut werden darf, das schon versiegelt ist. Das nennt man dann eine Flächenkreislaufwirtschaft. Und es bedeutet das Recycling von Baubrachen, Abriss und Neunutzung alter Industriegebiete, Aufstockung von flachen Häusern, Renovierung von altem Baubestand in Ortszentren, den Bau von Parkhäusern und Tiefgaragen statt zusätzlicher ebenerdiger Großparkplätze. Alles Maßnahmen, die wirtschaftlich ungeliebt sind, weil sie den Mythos vom ewigen Wachstum, der den Flächenfraß anheizt, in Frage stellen, sagt Professor Holger Magel, Präsident der Bayerischen Akademie Ländlicher Raum. Ich glaube, dass einfach die Verantwortlichen getrieben sind von der Angst, dass es mit dem ökonomischen Wohlstand nicht weitergeht, wenn man nicht neue Gewerbegebiete ausweist oder wenn man nicht neue Wohngebiete ausweist, damit Bürger kommen. Und es viel zu wenig Mechanismen gibt, die also da ein Stoppschild hochhalten oder zumindest sagen, stopp, jetzt wägen wir erst einmal alles ab. Tatsächlich muss vieles neu bedacht werden, wenn der Flächenfraß wirklich gebremst werden soll. Das sind nicht nur die großen Baukonzerne, Spitzenpolitiker und die industrielle Landwirtschaft zum Umdenken aufgefordert, sondern auch du und ich. Verzicht lautet das ungeliebte Stichwort. So hat sich die Wohnfläche pro Einwohner in Bayern von 30 auf 50 Quadratmeter fast verdoppelt. Das ist deutlich zu viel. Ebenso kann das neue Einfamilienhaus im Grünen nicht länger Traumziel bleiben. Eher die Eigentumswohnung im 5. Stock oder die Renovierung von Altbestand. Und wenn Deutschland kaum Land hat für Futtermittelanbau, darf der einzelne Konsument auch nicht länger so viel Fleisch verschlingen. Deutlich wird, da ist jeder gefordert und muss sich an die eigene Nase fassen und Ansprüche nach unten schrauben. Und tatsächlich gibt es immer mehr Pilotprojekte, die versuchen, anders mit Land umzugehen. Ein Beispiel ist die unterfränkische Region rund um das Städtchen Hofheim. 7 Kommunen mit noch 18.000 Einwohnern, die ganz neue Akzente setzt. Bürgermeister Wolfgang Borst hat den Wettbewerb mit den Nachbargemeinden einfach durchbrochen, indem er alle zusammenrief. Das Ergebnis? Die Gemeinden haben schon ausgewiesene Gewerbegebiete zurückgezogen, setzten nicht länger auf neue Siedlungen am Dorfrand, sondern fördern im Rahmen einer integrierten ländlichen Entwicklung die Innenentwicklung in den Ortskernen, die langsam ausbluten. Das Ergebnis von Wolfgang Borsts Pilotprojekt kann sich sehen lassen und zieht mittlerweile Delegationen aus aller Welt an. Das ist das Konzept, dass wir versuchen, leerstehende Gebäude zu revitalisieren. Das läuft seit 2008 und in der Zeit haben wir jetzt 230 Gebäude, die in den Ortskernen leer standen, wieder revitalisieren können. Seit 3 Jahren haben wir mehr Brüche, die zu uns ziehen, wie Brüche, die wegziehen, und das ist also eindeutig darauf zurückzuführen, dass die Lebensqualität in den Ortskernen sichtbar da ist und junge Familien Aktivitäten reinbringen. Das globale Problem lässt sich, so Wolfgang Börst und seine Kollegen, am besten gemeinsam lokal lösen. Jetzt zahlen die Gemeinden der Hofheimer Allianz Bauherren, die Altbauten sanieren, eine Prämie, beraten sie umsonst bei der Renovierung, erneuern die Dorfkerne und stärken damit die lokale Identität. Für einen Umschwung auf breiter Ebene, einen Paradigmenwechsel, braucht es vor Ort einen Wandel. Die Bürger müssen für sich entscheiden, dass sie sich nicht länger als Opfer fühlen, sondern kreative Gestalter sein wollen. Es braucht eine aktive und professionell begleitete Bürgerbeteiligung von Beginn an, sagt Professor Holger Mage. Diese ganze Sache geht nur, indem man Leitbildprozesse führt, indem man wirklich eine ganze Dorfgemeinschaft, eine Gemeinde auf den Weg bringt und die gemeinsam nachdenken, wie die Zukunft ausschaut. Dass sie, bevor sie einen Flächennutzungsplan ändert, zuerst einmal diesen Denkprozess führt und nachdenkt, wer sind wir, wo stehen wir, wo wollen wir hin? Die berühmten W-Fragen, wo kommen wir her? Und dann erst auf die Tagesordnung einer Gemeinderatssitzung. Das ist das, was ihr fehlt. Ist die Liebe zur Heimat wichtiger als die wirtschaftliche Wachstumskurve, kann problemlos anders geplant werden. Dann entstehen Ideen zur Förderung des Innenraums von Orten und kleinen Städten, die die Lebensqualität erhöhen. Dann plant man für Alte, deren Kinder aus dem Haus sind, im Zentrum Bürgerhäuser mit kleinen Wohnungen, und junge Familien können in die frei werdenden Häuser ziehen. Dann wird auch auf der grünen Wiese anders geplant. Gewerbegebiete werden höher gebaut, statt immer größer. Parkhäuser verschwinden in der Tiefe. Neubausiedlungen werden anders geplant oder sogar unnötig. Dann kann auch über neue steuerliche Anreize und andere Eigentumskonzepte nachgedacht werden. Von Genossenschaften bis zur Erbpacht. Der Handel mit Flächenzertifikaten kann dann den Wildwuchs beenden. Das Baugesetzbuch, das Flächensparen zur Pflicht machen. Denn bislang ist der blinde Hunger auf Gewerbesteuern oftmals der Grund für die Ausschreibung neuer Gewerbegebiete. Gemeindefinanzierung über Steuern aber lässt sich zur Bodenwertsteuer ändern, wenn neue Mehrheiten entstehen. Dann können Gemeinden vielleicht auch dem Naturschutz in der Nachbarschaft und den lokalen Landwirten wieder mehr Wertschätzung zeigen, die bislang die Verlierer des Flächenfraßes sind. Das Ausweichen auf Böden in Afrika, Südamerika oder Asien ist sicher nicht zukunftstauglich, sagt der Biobauer Toni Wollschläger. Uns muss klar sein, dass Boden ein nicht vermehrbares Gut ist und dass wertvolles Gut ist, ein essentielles Gut, das wir brauchen. Wir können nicht die halbe Welt leerräumen, damit wir unseren Lebensstandard aufrechterhalten können. Und es gibt immer noch 800 Millionen Menschen, die hungern und verhungern jeden Tag. Und das ist ein moralisches Gebot für moralisch handelnde Menschen, da irgendwas zu tun. Wir sitzen ja alle in einem Boot. Wir brauchen intakte, fruchtbare Böden. Wir haben eigentlich dasselbe Ziel. Wir wollen eine intakte Welt erhalten. Das war ein weiterer Radiowissen-Podcast. Gesiko von Lübcke beschäftigte sich mit einer der großen Herausforderungen einer zukunftsfähigen Umweltpolitik, der Bewahrung natürlicher, unbebauter Landflächen. Regie führte Sabine Kienhöfer. In der Technik war Winfried Messmer. Es sprachen Ruth Geiersberger, Johannes Hitzelberger, Katja Schild und Carsten Fabian. Redaktion Bernhard Kastner.